Wolken schieben sich vom Meer direkt aufs Land. Sie tragen tief in sich einen schweren Ton in Moll, der jedes Wesen ahnen lässt, was noch kommen soll. Listen.